Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Stuttgart beat 2-0 in the complete defense. Brilliant stuff! Oh, it's gone in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zum aktuellen Wölferadio. Ja, Länderspielpause mehr schlecht als recht hinter uns gebracht und jetzt fängt es wieder an zu kribbeln. Und zwar vor dem Spiel, dem so wichtigen Spiel des VfL bei Hertha BSC. Und da habe ich mir einen sehr interessanten Gast eingeladen, nämlich einer, der für beide Mannschaften die Fußballschuhe geschnürt hat, nämlich Ex-Nationalspieler Arne Friedrich. Aber natürlich kommen auch wieder die VfL-Fans zu Wort. Pausentee. Ja, ich weiß nicht genau, wie es euch so geht, aber irgendwie ist es doch ein komisches Gefühl. Länderspielpause war und es war relativ ruhig um den VfL Wolfsburg. Vielleicht haben wir auch genau das mal gebraucht. Nichtsdestotrotz war es irgendwie merkwürdig nach den turbulenten Wochen davor. Und man hat so gemerkt, auch in den Foren, das war alles so ein bisschen mit gebremstem Schaum. Ich weiß gar nicht, woran das lag, weil man hätte ja theoretisch genauso weitermachen können wie vorher und hätte ordentlich Feuer geben können, in Anführungsstrichen. Ist nicht passiert, fand ich auch ganz bemerkenswert. Vielleicht haben auch einfach alle mal den Abstand gebraucht, ein Stück weit. Und ich hoffe, dass Bruno Labbadia, und so war ja auch irgendwie zu lesen und dann auch mitzubekommen beim Training, ist die Zeit da sehr intensiv genutzt wurde, soll auch ordentlich zur Sache gegangen sein. Wobei man ja den Vorfall da mit Rich Basur und Ignacio Camacho dann nicht so hochhängen sollte, finde ich jedenfalls. Aber wenn da schon Blut geflossen ist, in Anführungsstrichen, eine kleine Auseinandersetzung gab und so, ja, dann zeigt das mir auf alle Fälle, dass Feuer drin ist und dass da zumindest um die Plätze gekämpft wird und dass ja auf keinen Fall es so ist, dass da eine tote Truppe über den Platz läuft. Das hoffe ich jedenfalls. Also die Zeiten der ja, Außendarstellung im Sinne von die Truppe wirkt so, als hätte sie ja das alles nicht verstanden oder wenig Bock oder so. Kann ich jetzt so nicht behaupten, sondern es ist eher so das Gefühl, ah, da wird konzentriert gearbeitet. Ich habe ja auch vor Wochen schon gesagt, nachdem Bruno Labbadia seinen Job angetreten hat beim VfL, ich erwarte eigentlich so rund um das Schalke-Spiel dann tatsächlich auch mal eine klare Handschrift. Die habe ich gegen Schalke größtenteils schon gesehen, vor allen Dingen, was das Spiel gegen den Ball angeht. Er hat da auch tatsächlich ja so diese taktische Formation des 4-1-4-1 mit so einem Josua Gilavogi vor der Abwehr, so als Libero vor der Abwehr, schon ja ist sozusagen mal präsentiert worden. Und dann auch ein Maximilian Arnold und Rich Basur, die ein bisschen offensiver davor gespielt haben. Dafür musste dann Didavi auf den Flügel ausweichen. Da ist er ja nicht so gut aufgehoben, finde ich. Das sagt er ja auch selber, ist nicht seine Position, aber will da auch seine Ansprüche da auch entsprechend zurückschrauben. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in dieser Situation hat er überhaupt gar keine Ansprüche zu stellen. Sonst fahre ich da selber nochmal vorbei und verteile noch ein paar Nackenschläge. Na, ist natürlich Spaß, aber die ganze Geschichte ist natürlich klar. Wir müssen darauf schauen, dass dieses übergeordnete Ziel des Klassenerhalts über allem steht und nicht, darf ich jetzt auf der 10 spielen, auf der 8, auf der 6, auf der 14 oder auf der 35, ist mir eigentlich Wurst. Zusatzzahl 11 hätte ich jetzt fast noch gesagt. Aber das sind so Sachen, die müssen uns auch im Klaren drüber sein und die Mannschaft auch. Und ich glaube auch Bruno Labbadia ist so ein Gefühl von mir. Bruno Labbadia hat jetzt die Mannschaft so kennengelernt, dass er auch weiß, auf wen er sich da ein Stück weit auch verlassen kann. Es war ja auch nur ein Fingerzeig, dass da Yunus Malli lange draußen geblieben ist gegen Schalke. Dass so ein Divock Origi jetzt den Bankplatz fast sicher hat. Die Marta hat es ordentlich gemacht gegen Schalke. Ich will gar nicht so sehr auf das Spiel nochmal eingehen, eine unglückliche Scheißniederlage. Wer es gehört hat, mein Kommentar im Wölferadio live, der war ja entsprechend ja, auf dem Laufenden, wie es mir da ging danach. War natürlich doof, aber gut, wir werden dann das Ganze hoffentlich dann auch im Heimspiel gegen Augsburg, da bin ich dann wieder zusammen mit dem Malta auf Sendung. Also Wölferadio Arena live gegen Augsburg wieder und da werdet ihr ja hören, wie es mir geht. Gut ging es mir nicht, sagen wir es mal so, aber auf der anderen Seite habe ich mich auch nicht entmutigen lassen und ich hoffe, das geht euch ein Stück weit auch so. Denn wir müssen den Glauben bewahren. So simpel ist es. Es ist ja jetzt auch Ostern, ne? Hohes kirchliches Fest. Wenn wir da nicht den Glauben bewahren, dann weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Bin auch mal sehr gespannt, wie es dann ausschauen wird am Samstag gegen Hertha BSC. Das sind ja alles so Punkte, die man noch nicht so genau fassen kann. Ob es dann tatsächlich auch, ja, gereicht hat jetzt in der Länderspielpause, ob die Qualität wieder da ist, das Selbstvertrauen vor allen Dingen wieder da ist. Ich glaube, so viel haben die Leute, die unterwegs waren, die Spieler, nicht sammeln können. Und da sagen wir es mal so, da hoffen wir natürlich drauf, dass zumindest die, die zu Hause geblieben sind, ein gutes Händchen und eine gute Entwicklung genommen haben. Ein gutes Händchen hat hoffentlich Bruno Labbadia gehabt. Es gab ja noch dieses ominöse Testspiel bei Union Berlin, was ja 3-0 gewonnen wurde, wo ja auch Leute aus dem Nachwuchs rankamen oder ran durften. Das fand ich ganz bemerkenswert, dass sie auch dann logischerweise in so einer Testspielgeschichte mal mit dazugenommen werden. Aber es fand ich auch gut, dann, dass sie auch die Einsatzzeiten bekommen haben. Blas Kramer, wo heißt er, Blas? Weiß ich gar nicht, wie man den richtig ausspricht. Sei mir verziehen an dieser Stelle. Bin ja immer schon froh, wenn ich Elvis Rexbejay fehlerfrei aussprechen kann. Aber der Blas, der hat ja tatsächlich ein Tor gemacht und das fand ich sehr bemerkenswert. Dieser Konter in der 90. Minute, klar, da war er noch frisch. Aber hat ja die gegnerische Abwehr da fast in Grund und Boden gelaufen mit einem Megasprint von 16er zu 16er und dann auch eiskalt eingenetzt, so auch schön rausgespielt. Das sind so Sachen, die machen einem dann doch wieder ein bisschen Mut. Klar, der Schritt Regionalliga, Bundesliga ist zu hoch, dass ich jetzt nicht sage, der hilft uns jetzt in der Bundesliga weiter, aber vielleicht auch so perspektivisch in der Regionalliga knipst er ja auch regelmäßig. Das kann ja auch nochmal was sein. Vielleicht sind das dann auch genau die Spieler, die man mal aus dem Hut zaubern kann, die der Gegner nicht auf der Rechnung hat und dann die vielleicht auch ja, uns dann nochmal ein Stückchen weiterhelfen, indem sie unbekümmerter aufspielen, indem sie auch mal Fehler machen dürfen und so weiter und so fort. Dann bin ich immer gespannt, wie dann Bruno Labbadia dann auch die Nachwuchsleute oder die jungen Leute dann auch einbaut, vielleicht auch schon im Kader gegen Hertha BSC. Ja, und das ist auch so ein ganz gutes Stichwort, weil das Spiel gegen Hertha beschäftigt uns natürlich, weil wir wollen jetzt auch wieder, dass es losgeht, 20:30 am Samstag gegen Eurosport, genau, bei Eurosport, ja, zur großen Freude der weltweiten Fangemeinde dieses Senders, dass er endlich wieder, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte hier mit Sammer und Henkel und so, also was die drumherum machen, das gefällt mir wesentlich besser, als was die Kollegen von Sky da abliefern, gerade weil es da mal um Fußball geht und auch um Hintergründe, Statistiken, Taktiken etc. Das finde ich wesentlich interessanter und besser, als was da die anderen da abzuliefern haben. Aber das ist nur meine private Meinung dazu. Nichtsdestotrotz finde ich das dann am Samstag mal bemerkenswert. Vorher gibt es noch dieses komische El Clasico-Ding, Dortmund gegen Bayern. Interessiert irgendwie auch keine Sau dieses Jahr, ne? Bayern ist so weit vorne. Ja gut, so what? Und danach dürfen wir um 20.30 Uhr ran. Ist ja auch so eine geile Zeit. Eigentlich mal gucken, ob da das Olympiastadion voll wird, wenn parallel irgendwie Deutschland sucht einen Superstar läuft oder so. Naja, mal auch Spaß beiseite. Also ich glaube, da kommen die sich großartig nicht ins Gehege, was so das Publikum angeht. Aber da Hertha ja auch wenig Ambitionen hat, außer jetzt eine gefestigte Tabellensituation oder Tabellenplatz, glaube ich nicht, dass da jetzt die Bude krachen wird. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ganz, ganz viele mitfahren nach Berlin und den VfL unterstützen, obwohl die Situation ja nach wie vor bescheiden ist. Aber das Gute ist, wir können uns ja auch angucken, wie die am Nachmittag gespielt haben und dann hoffentlich auch wieder eine Vorlage nutzen. Die Spiele werden ja sehr, sehr vorentscheidend sein, glaube ich, dann auch. Insbesondere, was die Kölner in Hoffenheim machen. Da sollte man auch mal ein Äuglein mit hinwerfen, weil, und das habe ich auch schon vor Wochen gesagt, die sind nicht abzuschreiben. Das darf man nicht machen. Und wenn der HSV aufgrund seiner ganzen Suspendierung und der harten Trainerlinie da nochmal die Kurve kriegt, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Und deswegen lass uns mal gucken, dass wir gar nicht auf die anderen gucken müssen am besten, indem wir da selber eine gute Leistung abliefern gegen Hertha. Die Personalie habe ich ja gerade so ein bisschen angesprochen und da bin ich nicht nur gespannt, was auf dem Nachwuchs oder aus dem Nachwuchsbereich da vielleicht noch reinrückt, sondern auch, was so die Rückkehr der Verletzten angeht. Udo ist wieder mit dabei. Ich denke mal auch, dass der seine Chance bekommen dürfte, sein Comeback zu feiern. Dann, ja, vor allen Dingen auch, was unser, designierter oder immer noch oder amtierender Kapitän, ich steigt da immer noch nicht durch. Die Frage ist ja, glaube ich, noch nicht so ganz beantwortet worden, was jetzt in der Nach-Martin-Schmidt-Ära ist. Bisher war es ja Paul Verhaag. Mannschaft sagt, spielt keine Rolle für uns, wer die Binde trägt. Ja, ist auch so eine Diskussion. Eigentlich sollte man aber wissen, wer da irgendwie vorangehen soll und nicht nur für die Platzwahl da ist. Ja, und dann kommt vielleicht Ignacio Camacho zurück. Da hatte ich ja auch die Wölfe-Radio-Frage der Woche zugestellt, dass Camacho aufgrund seiner Eigenschaften uns eigentlich weiterhelfen kann, gerade im Abstiegskampf mit Zweikampfverhalten vor allen Dingen mit dem bedingungslosen Einsatz. Ich habe vor ein paar Monaten mal spöttisch gesagt, oder bevor er sich verletzt hat, der ist erst zufrieden, wenn er noch 3 Narben mehr am Schienbein hat, sonst hat er keinen Bock, vom Platz zu gehen. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich spiegelt das schon ein bisschen wieder, glaube ich, wie er so drauf ist und wie er tickt. Ich hatte ihn ja damals auch im Trainingslager, da war damals noch unter Jonker, hatte ich ihn ja auch mal getroffen und das fand ich sehr bemerkenswert. Also der kam an als allererster, lange bevor das da losgehen sollte, da habe ich mich da schon rumgedrückt und da kam er an, hat einen Kaffee in der Hand gehabt und setzte sich quasi vor allen anderen dahin auf den Trainingsplatz, auf die Bank und trank seinen Kaffee so und ging auch sozusagen als Letzter. Also der war gewillt, vorneweg zu marschieren und das ja, brauchen wir, glaube ich, in diesem Moment. Und deswegen war ich auch geneigt, da auch mal die Wölfe-Radio-Frage der Woche zu stellen, wie gesagt, und dann einmal zu fragen, hilft er uns denn in dem Sinne weiter, der liebe Genosse Camacho? Mehr auf wolfsblog.de. Ja, und da waren einige wieder so freundlich, entsprechend mitzumachen, auf die Frage zu antworten, um dann auch ja, ihre Meinung auch kundzutun. Ist mir ja immer ganz wichtig, auch zu hören, wie es dann letztendlich anderen VfL-Fans damit geht. So von wegen, ne? Frage der Woche, schließt Camacho die Führungsspielerlücke, habe ich mal so ganz allgemein gefragt. Und ja, da ist man sich nicht so ganz sicher. Also Patti schreibt zum Beispiel, Camacho hat am Anfang der Saison bereits bewiesen, dass er ein Mentalitätsspieler ist, auch wenn fußballerisch bei ihm noch Luft nach oben war. Allerdings fehlt mir beim VfL bislang das kämpferische Element total, sodass ich ihn sofort wieder in die Startelf berufen würde, auch wenn er noch nicht bei 100% sein kann. Opfern wurde er dafür übrigens Basur. So, Johnny PL sagt dagegen, dann hätten wir 2 eher spielerisch limitierte Spieler plus Arnold, der es besser kann als die beiden. Wie wir dann bei unserer bescheidenen Defensive zum Torerfolg kommen sollen, ist mir dann schleierhaft. Ja, das sehe ich auch so, weil natürlich der Punkt da ist und das hat sich ja dann auch gegen Schalke so ein bisschen gezeigt. Das war defensiv in Ordnung, aber offensiv war es jetzt auch keine Offenbarung. Also es war jetzt nicht so, dass da mehr großartig drin war. Klar, der Elfmeter, der hätte jetzt dann drin sein müssen und dann gewinnst du das Spiel wahrscheinlich auch 1-0. Wenn du Glück hast, vielleicht holst du zumindest einen Punkt, aber das war jetzt kein Offensivfeuerwerk, das muss man ganz klar sagen. Ein Wolf sieht es ganz pragmatisch, er sagt, von wegen Camacho Führungsspieler, ist mir doch egal, Samstag müssen 3 Punkte her, ob mit Lücke oder ohne. Ja, so kann man es natürlich auch letztendlich sehen. Aber wenn wir nicht drüber diskutieren, dann kommen wir ja auch nicht weiter im Leben. Lord Neo schreibt dagegen, ich kenne Camacho schon seit seinen Malaga-Zeiten und muss sagen, dass er dort als Spielmacher galt. Er ist halt die spanische Spielweise gewohnt, sprich er gibt den Ball dem Nebenmann, beobachtet die Szenerie, verlangt ihn aber gleich danach wieder. Doch bei unserer Spielweise ist der Ball dabei schon wieder beim Gegner. Ja, also man ist so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Also man so richtig... Keiner sieht Camacho als Heilmittel an, kann er wahrscheinlich auch gar nicht sein nach der ganzen Verletzungszeit und ich hoffe natürlich, dass er noch die Chance bekommt, dann zu zeigen, dass es vielleicht doch so sein kann. Und Mike hat mir über Facebook noch geschrieben, er sagt, wenn er fit ist, dann ist er die bessere Alternative zu allen 3 genannten, da diese meiner Meinung nach völlig außer Form sind. Also sprich, das ist ein Gilavogi, Arnold und auch Basur. Ja, soweit die Wölfe-Radio-Frage der Woche. Danke fürs Mitmachen und wie auch immer gerne dran denken, Wölfe-Radio-Hotline 0157 890 70123. Falls ihr das Ganze auch mal sozusagen mit eurer Stimme garnieren möchtet und hier im Wölfe-Radio auftauchen wollt, dann macht das gerne. Herzliche Einladung, dann tatsächlich auch eine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken an die Wölfe-Radio-Hotline. Und ansonsten ja, immer wieder gerne wolfsblog.de oder auch dann bei Facebook. Ganz interessant ist, dass von Seiten der Vereinsverantwortlichen, ich glaube, das ein bisschen anders gesehen wird als jetzt von den meisten Fans, jedenfalls was diese Umfrage angeht. Da hofft man schon sehr darauf, dass die Verletzten und insbesondere dann auch ein Camacho wieder zurückkommt. Das habe ich gleich nach dem Spiel gegen Schalke in weiser Voraussicht, weil der Lenny ist ja ein Fuchs, der wusste ja, dass irgendwie mal ein Spiel gegen Berlin demnächst ansteht. Habe ich dann gleich mal Olaf Rebbe gefragt, Sportdirektor, und was der dazu gesagt hat zum ja, möglichen Comeback-Versuch oder den Comebacks, die da noch anstehen von den verletzten Spielern, wer uns da noch weiterhelfen kann und wo auch noch von Seiten der Verantwortlichen Hoffnung drauf gesetzt wird. Jetzt habt ihr 14 Tage Zeit. Großes Thema war ja auch die Verletzten-Misere. Wo seid ihr zuversichtlich, bei wem es dann auch vielleicht reichen könnte, der da nochmal eine Hilfe ist? Dann auch also erstmal ist das super, dass wir die Länderspielpause haben. Nach der haben wir die können wir gut gebrauchen, weil wir tatsächlich neben den vielen verschossenen Elfmetern und den vielen Unentschieden auch ein Riesenproblem haben, das ist unsere Verletztenliste. Weil wir fast die ganze Saison nicht mit der Achse gespielt haben, die wir vor der Saison geplant haben. Und jetzt, um Brooks zu erwähnen, Camacho zu erwähnen, das sind Schlüsselspieler gewesen, die wir verpflichtet haben vor der Saison. Die eben genannten werden wir in der Länderspielpause intensiv ranführen, dass wir hoffentlich ab dem Hertha-Spiel dann mehr zur Verfügung haben. Sebastian Jung ist ein Thema sicherlich, Marcel Tisserand läuft schon wieder auf dem Platz, Janik Gerhard kam hier gerade mit dem Rücken rein, der fällt noch länger aus. Aber das sind alles die Optionen, die dann aufgehen können. Aber erstmal heute können wir feststellen, dass wir, glaube ich, einen Kader gesehen haben, der den Tabellenzweiten gut bespielen kann. Und auch mit den vorhandenen Borden können wir zufrieden sein. Und auch die müssen noch weitere Punkte holen. Also warten und die Hoffnung darauf, dass uns dann die verletzten Spieler doch noch weiterhelfen. Auf der anderen Seite die Erkenntnis, klar, war kurz nach dem Schalke-Spiel, nach einer unglücklichen Niederlage, aber dann noch mit der Erkenntnis oder auch letztendlich auch da verbunden mit der Hoffnung, dass man einen Kader hat, der gegen den Tabellenzweiten nicht so schlecht ausgesehen hat. Ja, das stimmt auch. Das stimmt ja auch. Wir haben unglücklich verloren. Nichtsdestotrotz haben wir unglücklich verloren. So, und ich bin noch nicht ganz so optimistisch, dass das alles so zusammengeführt wird und dass dann auch Spieler, die zum Teil Wochen, Monate lang raus waren, klar, man hat dann die Option, aber dass dann diese Spieler dann uns auch tatsächlich so weiterhelfen. Also ich bin da sehr zwiegespalten, aber natürlich werden wir dann auch sehen am Samstag, wie sich dann die auch wie immer zusammengestellte Truppe dann präsentieren wird. Kurzpassspiel. Ja, große Aufregung gab es ja unter der Woche, weil Thomas Tuchel dem FC Bayern abgesagt hat und ja lieber bei einem anderen Club im Wort steht, sagen wir es mal so. Also die Bayern können sich auch nicht mehr aussuchen, wer gerne Trainer bei ihnen werden soll. Fand ich ganz interessant, aber natürlich haben wir beim Wölferadio sehr, sehr investigativ recherchiert und haben jetzt den wahren Grund für die Absage von Thomas Tuchel beim FC Bayern gehört. Und zwar ist der wahre Grund, die Würstchen von Uli Hoeneß gibt's angeblich nicht glutenfrei. Italiens Torwartlegende Gianluigi Buffon hat Ärger mit seiner Ex Alena Seredova, Model natürlich. Die hat jetzt in einem Interview erzählt, warum ihre Ehe vor 4 Jahren gescheitert ist. Und ja, da hat sie ihm den Vorwurf gemacht, sie hätte lieber über das Ende der Ehe anders erfahren als aus der Zeitung. Offensichtlich hat der Buffon nicht für nötig erachtet, seine auch mal darüber zu informieren, dass es aus ist. Aber irgendwie kann man den Gianluigi auch irgendwie verstehen, ne? Denn vor 4 Jahren war ja Italien auch bei der WM noch dabei. Krasses Urteil nach einem brutalen Foul in der brasilianischen Liga. Da ist einer so schwer verletzt worden, weil der Gegner richtig hingelangt hat, dass man ja den Typen, der zugetreten hat, jetzt gesperrt hat. Und zwar, bis das Opfer wieder ins Training einsteigen kann. Sehr interessantes Urteil. Mindestens 180 Tage gilt diese Sperre, es sei denn, der Kollege schafft es eher. Jetzt soll es auch in der Bundesliga so einen Test geben, ob man so eine Strafe nicht aussprechen kann. Das würde bedeuten, Papadopoulos vom HSV darf erst wieder spielen, wenn er 65 ist. Kombinationsspiel. Ja, und im Kombinationsspiel im Wölferadio dreht sich es natürlich auch um das Spiel von Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg. Und was liegt da näher, als jemanden einzuladen, der für beide Vereine schon mal die Fußballschuhe geschnürt hat? Und das ist kein geringerer als Ex-Nationalspieler Arne Friedrich. Hallo Arne. Hallo, schönen guten Tag. Frage natürlich zum Einstieg. Wie geht's dir im Moment und was macht Arne Friedrich eigentlich? Mir geht's hervorragend. Ich habe ganz viele unterschiedliche Dinge ausprobiert, nachdem ich meine Fußballschuhe an den Nagel gehängt habe. Ich habe die A-Lizenz gemacht. Ab 1,5 Jahre oder ein gutes Jahr als U18-Nationalmannschafts-Co-Trainer gearbeitet und darüber hinaus eine Stiftung gegründet. Ich habe für Fox Sports in Amerika als TV-Experte gearbeitet, ebenso fürs chinesische Fernsehen während der Weltmeisterschaft 2014. Und heutzutage bin ich Partner einer Firma, GFL Soccer Enterprises, die ihren Sitz in Tampa, Florida hat. Und die Aufgabe ist eigentlich, dass wir uns um junge amerikanische Spieler kümmern und ihnen eben versuchen, Sprungbretter zu ermöglichen. Und ansonsten geht es mir wirklich hervorragend. Das ist schön zu hören. Du hast ja auch neulich bei einem deiner USA-Aufenthalte mal mit Marcel Schäfer Kontakte, beziehungsweise habt ihr euch getroffen. Wie kam es dazu? Habt ihr da immer Kontakt gehalten eigentlich nach deiner Zeit in Wolfsburg? CFL Soccer Enterprises ist in Tampa und da habe ich dann eigentlich für mich gedacht, es wäre wunderbar, mal wieder Marcel Schäfer zu treffen. Wir sind weiterhin in Kontakt geblieben. Dann haben wir uns spontan drüben verabredet. Ich habe mein Spiel von ihm angeschaut, ein Testspiel, bei dem er sich leider ein bisschen verletzt hat. Aber ja, mir macht es immer unglaublich viel Spaß, Marcel zu treffen. Er ist ein sehr aufgeschlossener Mensch und ich persönlich halte sehr viel von ihm und habe mich sehr gefreut, ihn dann eben auch in Tampa zu treffen. Du hast ja während deiner Karriere für Hertha und für den VfL Wolfsburg gespielt. Wie ist denn noch der Kontakt zu beiden Clubs? Also zum VfL ist eigentlich kein Kontakt mehr da. Man muss sagen, dass natürlich auch Trainer, Manager etc. Auch mehrfach getauscht wurden. Das heißt, da steht überhaupt keine Anknüpfungspunkte zu. Ja, zu Marcel habe ich halt noch Kontakt und wie gesagt, da freue ich mich auch sehr drüber. Und bei Hertha ist der Kontakt schon noch sehr intensiv. Also ich bin eigentlich bei fast jedem Heimspiel im Stadion. Wie gesagt, ich wohne in Berlin und gerade im Verein arbeiten natürlich auch unglaublich viele Leute, die ich aus meiner aktiven Zeit noch kenne. Michael Preetz, Paul Dardai, mein bester Freund Paul Keuter ist in der Geschäftsleitung. Also deswegen gibt es da viel mehr Anknüpfungspunkte als in Wolfsburg. Jetzt steckt ja der VfL gerade in einer tiefen Krise, möchte ich mal sagen. Schon das zweite Jahr in Folge geht es gegen den direkten Abstieg. Überrascht dich das oder hat dich das überrascht, dass diese Entwicklung in Wolfsburg passiert ist? Mich hat es schon ein bisschen überrascht. Also ich glaube, die Voraussetzungen in Wolfsburg waren wirklich gut. Natürlich gab es dann einige Rückschläge. Die Geschichte mit VW, die mit Sicherheit sehr viel Unruhe in den Verein gebracht hat. Dr. Winterkorn ist nicht mehr da. Die Führung wurde natürlich auch getauscht. Nach Felix Magath wurde es wieder neu aufgestellt. Aber irgendwie im Grunde genommen ist es ja bei diesem Verein, ich meine, in Hamburg ist es ja ähnlich an der Spitze, wenn es dort Unruhe gibt und da nicht wirklich klare Strukturen herrschen, ist da immer schon mal eine Voraussetzung dafür da, dass es halt in unruhige Gewässer geht. Und so ist es beim VfL auch. Tut mir persönlich natürlich sehr leid. Ich hatte eine sehr schöne Zeit, auch wenn sie sehr kurz war in Wolfsburg. Aber ich glaube einfach, dass da jetzt natürlich auch, was die Strukturen angeht, soweit ich das einschätzen kann, von außen eben auch wieder was getan werden muss. Das ist ja auch genau die Diskussion, die du ansprichst. Da geht es ja ganz viel ja auch um Sportkompetenz, was da immer diskutiert wird. Oder auch Mario Gomez hat es neulich mal gesagt, was so Schulterklopfermentalität in Wolfsburg angeht. Das sind so Themen, die uns hier umgetrieben haben. War das eigentlich zu deiner Zeit damals auch so? War das auch Thema oder war das eine ganz andere Zeit damals? Also Schulterklopfermentalität hatte ich zu meiner Zeit nicht. Felix Magath war im Amt, der ist mit Sicherheit kein Schulterklopfer, beziehungsweise gut, die Leute, die er eingestellt hat, sind vielleicht schon Schulterklopfer ihm gegenüber gewesen. Aber allgemein würde ich schon sagen, dass auch Dieter Hoeneß, der dann halt zu meiner Zeit noch da gewesen ist. Ich glaube schon, dass die natürlich Fußball verstehen, auf ihre Art und Weise. Und ja, ich meine, VfL hat natürlich auch eine sehr erfolgreiche Zeit hinter sich, auch mit Felix Magath. Kann man ja halten, was man will, oder man kann da, jeder hat seine eigene Meinung darüber, ich habe auch meine persönliche Meinung darüber, aber er hat es zumindest geschafft, kurzfristigen Erfolg für den VfL sozusagen herzuleiten. Und ja, und heutzutage, wie gesagt, ich bin jetzt auch ein bisschen raus, ich kenne jetzt die Strukturen oder Internas natürlich nicht, aber es wäre natürlich schon gut, wenn man an der Spitze oben jemanden hätte, der natürlich Fußball-Sachverstand hat. Ob das der Fall ist, kann ich im Moment nicht einschätzen, aber ich glaube, dass es da im Moment hapert. Bei deinem anderen Verein, Hertha BSC, spielt man eine solide Saison, kann man ja durchaus so sagen. Kannst du mal kurz skizzieren, woran das liegt bei euch? Ich glaube, dass Hertha einen ganz klaren Weg oder sich selbst vorgegeben hat. Sie wollen junge Spieler fördern, sie wollen auch oder setzen auch vermehrt auf junge deutsche Spieler, haben mittlerweile einige U21-Spieler, auch teilweise U20- oder U19-Spieler in dem Kader. Sie geben den jungen Spielern immer wieder eine Chance, auch zu spielen, auch Fehler zu machen. Paul Dardai ist jemand, der da wirklich auch sehr Wert drauf legt. Und im Grunde genommen, finde ich, ist es halt immer wichtig, dass man überhaupt erstmal ein Konzept hat, eine Struktur hat. Was möchte ich eigentlich? Und das hat sich Hertha eben auf die Fahne geschrieben, wie gesagt, jungen deutschen Spielern oder auch allgemein jungen Spielern eine Chance zu geben. Und man sieht, dass es auch definitiv Früchte trägt. Also erst zum einen spielen die jungen Spieler wirklich hervorragend. Also wenn ich jetzt an Arne Meyer zum Beispiel denke, Jordan Torunariga, das sind alles Jungs, die das Vertrauen zurückgeben. Zum anderen weckt es natürlich auch Begehrlichkeiten. Das heißt, auch aus dem wirtschaftlichen Aspekt her ist es mit Sicherheit etwas, was Hertha gut tun wird. Wir haben jetzt mit Marvin Plattenhardt das erste Mal wieder Nationalspieler, der jetzt wahrscheinlich auch mit zur WM fährt. Also ich glaube, dass allgemein der Weg, den sie eingeschlagen haben, sehr, sehr gut ist. Sie sind vor der Saison mit sehr viel Respekt angetreten aufgrund der Euroleague, haben das leider oder aus meiner Sicht bedauerlicherweise ein bisschen zu sehr abgeschenkt. Wahrscheinlich auch vielleicht, weil sie ein bisschen mehr Fokus auf die Bundesliga hatten, um nicht eben in unruhige Gewässer zu kommen, was die Bundesliga angeht. Aber im Grunde genommen muss ich schon sagen, ist das ein wirklich sehr, sehr positiver Weg, den Hertha eingeschlagen hat. Ein Thema, was im deutschen Fußball momentan groß diskutiert wird, ist ja das Interview deines ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Per Mertesacker bei der WM 2010. Da werden sich ja noch einige dran erinnern. Da wart ihr beide ja das Innenverteidiger-Duo für Deutschland. War das Thema Druck, was er da auch letztendlich geäußert hat, war das damals da bei euch schon Thema? Und wie ist überhaupt deine Meinung zu diesem ganzen Komplex? Ja, also zum damaligen Zeitpunkt habe ich davon nichts mitbekommen. Und im Grunde genommen geht jeder mit dem Thema Druck natürlich anders um. Auf jeden Fall ist es etwas, wo vielleicht auch ein bisschen mehr Wert gelegt werden sollte. Aber wie gesagt, zu dem Thema möchte ich mich persönlich jetzt nicht groß äußern. Ich habe da meine Meinung zu und wie gesagt, es haben jetzt so viele Experten schon irgendwelche Meinungen dazu abgegeben. Da brauche ich mich jetzt im Moment nicht zu, da eben noch etwas hinzuzusteuern. Du hast deine verschiedenen Projekte angesprochen, die du hast, unter anderem auch die Stiftung. Was sind denn noch so Ziele, die du hast in dem Zusammenhang? Was würde denn da noch gehen? Ja, wir haben drei Projekte oder Programme, die wir derzeit unterstützen. Das Deutsche Herzzentrum Berlin, wo ich auch in regelmäßigen Abständen eben Patienten besuche, Zeit verbringe. Wir wollen immer wieder neue Gerätschaften finanzieren, die halt eben notwendig sind für das Deutsche Herzzentrum. Dann haben wir ein Integrationsprogramm an Berliner Grundschulen, wo wir halt versuchen, die Integration zu erleichtern für geflüchtete Kinder, aber auch eben für sozial schwache deutsche Kinder. Das ist auch ein Programm, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist und was mir auch persönlich am Herzen liegt. Und wir unterstützen zwei Kinderhospize. Also im Grunde genommen haben wir jetzt einige Programme oder Projekte ins Leben gerufen, die mir sehr, sehr viel Spaß machen, wo ich sehe, dass da eben auch Bedarf eben ist. Was ganz witzig ist, ich habe letztens Toni Kroos getroffen hier. Wir sind ja gerade in Berlin mit der Nationalmannschaft und er unterstützt den gleichen oder das gleiche Kinderhospiz wie wir mit der Anna-Friedrich-Stiftung auch, den Sonnenhof in Berlin. Das fand ich ganz ganz interessant und ganz schön, weil gerade Kinderhospize eben auch wirklich angewiesen sind auf Spendengeldern. Ja, und das sind Dinge, da hänge ich mich hinter und versuche eben mit unserer Stiftung, mit der Anna-Friedrich-Stiftung eben die unterschiedlichen Projekte zu unterstützen. Ja, gute und sinnvolle Sache auf alle Fälle. Lass mich zum Schluss eine noch sportliche Frage stellen, nämlich unter den Vorzeichen. VfL spielt gegen den Abstieg, Hertha relativ solide in dieser Saison unterwegs. Was erwartest du für ein Spiel und was hast du da auch für einen Tipp für die Partie am Samstag? Also ich glaube einfach, dass das Mentale im Fußball eine unglaublich große Rolle spielt. Ich habe das selber mitgemacht, ich bin mit Hertha abgestiegen damals. Ich weiß, wie es ist, wenn man unten drin steht, dass es eine unglaublich schwere Situation ist. Und wir haben damals, als wir abgestiegen sind, gerade in der Rückrunde wirklich auch sehr, sehr viele gute Spiele gemacht, am Ende aber trotzdem verloren. Das ist wirklich eine unglaublich verzwickte und schwierige Situation. Deswegen gehe ich davon aus, dass Hertha gewinnen wird. Hertha hat schon Selbstvertrauen gesammelt und ist im Moment auch qualitativ, muss ich ganz ehrlich sagen, stärker, weil sie von der Mannschaft her aus meiner Sicht besser zusammengestellt sind. Also ich gehe davon aus, dass Hertha gewinnt. Und wie viel? Boah, ich bin so ein schlechter Tipper, da würde ich mich jetzt überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Ich glaube, das ist schon gewagt genug zu sagen, dass Hertha gewinnt. Wie es ausgeht, das ist, keine Ahnung, das werden wir sehen. Wie gesagt, ich liege oft falsch. Gut, dann lassen wir uns überraschen. Das war Ex-Nationalspieler Arne Friedrich und er hat für beide Vereine, den VfL und auch Hertha BSC, gespielt, die am Samstag aufeinandertreffen. Ja, und ich danke dir für deine Zeit, fürs Wölferadio und das Gespräch. Sehr gern, schönen Tag. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Braunschweiger und Duschenwitze, die gehen ja immer, ne? Apropos gehen. Warum gehen Eintracht-Braunschweig-Fans unter der Dusche immer hin und her? Da man auf dem Duschzeug Wash and Go steht. Fan-Infos. Unsere Wölfinnen, herzlichen Glückwunsch, sind ins Halbfinale der Champions League eingezogen. 1-1 haben sie in Prag gespielt, Viertelfinal-Rückspiel, das hat gereicht. Hinspiel war ja in Wolfsburg 5-0 ausgegangen, also hat man ganz, ganz locker die nächste Runde erreicht. Ja, und steht jetzt im Halbfinale der Königsklasse. Herzlichen Glückwunsch. Das würde ich mir auch von anderen Mannschaften bei uns mal wieder wünschen. Ja, ich sage jetzt nicht von wem, aber das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Ja, und die Termine sind dann, glaube ich, irgendwann im April. Das wird aber auch dann entsprechend nochmal neu bekannt gegeben, beziehungsweise da könnt ihr dann entsprechend schauen. Ach, ich habe es hier gefunden. Guck mal hier, 21., 22. April, 28., 29. April, die Wölfin in der Königsklasse. Ja, Kuba Blaschikowski, leider, ist so verletzt nach wie vor am Rücken, dass er nicht vorankommt. Und er ist jetzt sozusagen zu einer Spezialbehandlung in Polen bei seinem Heimatverein und versucht da nochmal auf die Beine zu kommen. Ich hoffe, das klappt nochmal, dass wir ihn vielleicht nochmal sehen werden vor dem Sommer. Aber ich glaube nicht, dass er uns auch großartig helfen kann jetzt im Abstiegskampf. Trotzdem, Kuba, gute Besserung. Ja, und wer vielleicht in der Osterwoche schon frei hat, zum Beispiel heute Gründonnerstag oder morgen am Karfreitag, derjenige, der dann mal zum Training gehen wollte, der kann sich den Weg sparen. Das ist nämlich nicht öffentlich, bevor dann am Samstag um 20.30 Uhr die Wölfe bei Hertha dann antreten, Sonntag wie immer dann auslaufen, 10 Uhr, ja, mit den Reservisten meistens oder denjenigen, die nur eingewechselt worden sind. Das ist dann am 1.4. um 10 Uhr. Aber wie gesagt, die Trainings heute und morgen nicht öffentlich. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Wölferadio an dieser Stelle, dieser Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Schreibt mir, wie immer, wie ihr es gefunden habt. Schickt mir eine WhatsApp-Sprachnachricht, Wölferadio Hotline 0157 8907 0123. Und dann hoffe ich, dass ganz, ganz viele mitfahren zum ICE-Derby, wie es ja immer so schön heißt, nach Berlin. Ist ja nicht so weit, 20:30 auf den Ostersamstag. Ja, mal das Osterfeuer ausfallen lassen. Wird das Wetter eh scheiße, glaube ich. Aber ansonsten, wie gesagt, wer es einrichten kann, fahrt bitte mit. Wir können alle Unterstützung gebrauchen, dass der VfL in der Liga bleibt. Und jetzt müssen wir langsam wieder Fahrt aufnehmen oder Temperatur nach der Länderspielpause, nachdem wir uns alle so ein bisschen runtergekühlt haben, glaube ich. Und jetzt müssen wir wieder Vollgas geben, dass wir dann auch tatsächlich in der ersten Bundesliga bleiben. Und ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen und dass jetzt auch die Mannschaft mit Bruno Labbadia die Zeit genutzt hat, um dann die entsprechenden Grundsteine auch zu legen, mit dem neuen Trainer dann auch die entsprechende Handschrift dann auf dem Spielfeld zu verbreiten und dann auch erfolgreich zu sein. Das hoffe ich mir, das wünsche ich mir jedenfalls, das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Und dann, ja, gucken wir mal, was bei rauskommt. Und die letzten Spiele, die werden hart genug. Und ich hoffe, wir stehen in Wolfsburg alle zusammen, dass wir das alles durchstehen, auch wenn es alles andere als angenehm ist in dieser Saison schon wieder. Und ja, das werden wir dann sicherlich dann auch im Sommer alles noch weiter aufarbeiten. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt erstmal voller Fokus auf den Klassenerhalt. Erst Hertha, dann Freiburg und dann Augsburg. Und das sind Spiele aus meiner Sicht, da kann man Punkte holen, da müssen wir Punkte holen. Und man stelle sich vor, wir würden da 3 Siege einfahren und wären aller Sorgen ledig. Und dann wäre scheißegal, was mit dem HSV ist, mit Köln ist, was auch immer. Und das wäre ja ein sehr, sehr gutes Gefühl. Aber wie gesagt, wo soll jetzt der Optimismus herkommen von den letzten Spielen, mit Ausnahme von Schalke vielleicht, wo wir unglücklich verloren haben. Aber wie soll's auch sein, wo soll es auch herkommen? Nichtsdestotrotz, wir dürfen den Glauben nicht verlieren. Ich habe es am Anfang noch schon gesagt und versucht den Bogen da jetzt nochmal zu spannen. Wenn wir nicht an uns glauben, wer soll es tun? Erzähle ich auch mal wieder gerne an dieser Stelle. Deswegen lass uns zusehen, dass wir die Klasse halten. Wir packen das und ja, in diesem Sinn, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du.